Mit Anmerkung des Kängurus. Nicht wundern, ein Kapitel in dieser Schriftart lustiger sind als andere. Sie sind von mir. Es startet wieder mit einem Zitat. Wir sind eine gut intrigierte Truppe. Christian Lindner. Ich sitze im Wohnzimmer an Marc-Uwes Schreibmaschine und arbeite an etwas natürlich Weltbewegendem. Gerade hole ich eine neue Packung Schnapspralinen aus meinem Beutel, als mein Mitbewohner in sein zukünftiges Schlafzimmer schlurft. Warum hackst du so auf meine Schreibmaschine ein? Fragt er. War sie frech zu dir? Was will er? Frage ich super freundlich, wie es meine Art ist. Okay, pass auf, sagt Marc-Uwe. Hab mir einen Witz ausgedacht. Da bin ich ehrlicherweise entleichtert, sage ich, ohne von der Schreibmaschine aufzusehen. Frug mich schon, wie lange du glaubst, keine Witze zu haben, sei für ein Comedian ein interessantes Alleinstellungsmerkmal. Ich bin kein Comedian, sagt er. Agreed. Willst du jetzt den Witz hören oder nicht? Ich versuche, ihm durch meine entgleisenden Gesichtszüge zu verstehen zu geben, dass ich lieber meine Schnauze in den Biomüll drücken und einmal tief einatmen würde. Aber wie immer sind meine subtilen Hinweise völlig lost on him, denn schon fängt er an zu erzählen. Was hat eine Rede des Bundeskanzlers mit einem toten Hündchen im Kofferraum gemein? Ich zucke mit den Schultern. Es wurde zu viel im Wagen gelassen. Ich blinzle. Wagen mit V, sagt er. Verstehst du? Manchmal, Leute, ich sag's euch, da bin ich am Verzweifeln. Verzweifeln mit V. Und dann mache ich etwas, das ist echt ein Tipp für alle Lebenslagen. Da mir nichts Nettes einfällt, sage ich einfach nix. Voll gut, oder? Probiert das doch einfach mal aus. Stattdessen hacke ich weiter auf die Schreibmaschine ein. Das war mal ein Witz über Scholz, erklärt mein Mitbewohner unnötigerweise. Bei Merz geht er jedoch fast genauso gut. Ich sage wieder nichts. Ich tippe nur. Die Wahrheit ist ja ein Ding bei vielen Politikern, fährt Marc-Uwe fort. Die Namen sind also austauschbar. Darum versuche ich eigentlich immer, alles möglichst allgemein zu halten, also nicht bestimmte Politiker zu nennen. Sonst gucken sich die Leute irgendwann alte Programme von mir an und denken, who the fuck is Philipp Rössler? Ich glaube, ich kann dich da beruhigen, niemand guckt sich alte Programme von dir an. Außer vielleicht Philipp Rösler, sagt Marc-Uwe. Ich glaube, der guckt sich zusammen mit dem Lindner an. Und dann schwelgen die in den alten Zeiten. Der Philipp dann so, guck mal, Christian, damals waren wir echt relevant. Die Leute haben sogar Witze über uns gemacht. Und der Christian dann so, du, sorry, ich will dir nicht zu nahe treten, aber wer bist denn du eigentlich? So wird das sein, sage ich und tippe weiter. Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn wir vergessen werden, wer Friedrich Merz war. Wer nicht? Ich glaube ja übrigens, dass Olaf Scholz an Decision Fatigue litt. An was bitte? So heißt es, wenn man zu viele Entscheidungen treffen muss und dann irgendwann keine mehr treffen kann. Ich hatte das, als ich die Filmregie gemacht habe. Weißt du noch, da musste ich am Set so viele Entscheidungen treffen, dass ich abends nicht mal mehr sagen konnte, ob ich lieber Pizza oder Pasta essen wollte. Ja, ja. Und ich glaube, bei Scholz war das einfach sehr ausgeprägt. Der war nach dem Frühstück schon durch für den Tag. Da hat er sich gefragt, nur Snuggert-Creme? Ja. Und dann so, ah, verdammt, ich merk's schon wieder, das war's für die Entscheidungen für heute. So anschaulich und einleuchtend, als wäre es dir auch schon passiert. Ich habe übrigens meine ganz eigene Methode gegen Decision Fatigue entwickelt, sagt Marc-Uwe. Schau mal. Er nimmt einen Filzstift vom Tisch und schreibt Ja auf seine linke und Nein auf seine rechte. Wenn ich mich nicht entscheiden kann, sagt er, dann lasse ich einfach meine Hände gegeneinander Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Ich nenne das Autoschnick, pass auf. Er schüttelt die beiden Arme und ruft dabei Schnick, Schnack, Schnuck. Dann zeigen beide Hände Papier. Genial, sage ich. Tatsächlich bin ich froh, dass er offensichtlich etwas gefunden hat, mit dem man sich potenziell endlos beschäftigen kann. Mein Mitbewohner steht eine Weile unschlüssig rum. Ob er wohl etwas denkt in solchen Momenten? Oder ist da in seinem Kopf nur ein rotierender blauer Kreis? Stürzt er ab, frage ich mich, oder fängt er sich nochmal? Anscheinend Letzteres, denn er spricht wieder. Was schreibst du denn da? Fragt er. Mit, sage ich. Wie mit? Na, mit, was du so sagst, was ich sage, so wie du das machst. Ist für unser neues Buch, weil ich ja mit ziemlicher Sicherheit mehr Leute für die Rebellion begeistern und dadurch unsere Wette gewinnen werde. So, so, und deshalb schreibst du mit. So sieht's aus. Was ich so sage und was du so sagst. Ja, aber ich schreibe halt auch auf, was ich dabei denke, dadurch wird es wertvoller. Und was denkst du dabei? Ist das wirklich Wissen? Frage ich. Marc-Uwe überlegt. Nein, sagt er und verlässt das Zimmer. Gute Entscheidung. Als er weg ist, muss ich doch ein wenig kichern. Im Wagen gelassen. Yes, hab ich's kapiert. Wagen mit V. Nicht schlecht, Herr Specht.